Einheit 9. B. Übung 4b. 1. Könnten Sie bitte Ihrem Chef Bescheid sagen? Könnten Sie bitte Ihrem Chef Bescheid sagen? 2. Kannst du mal schnell ins Lager gehen? Kannst du mal schnell ins Lager gehen? 3. Machst du das? Machst du das?